Was für ein Schicksal den Pilgern an Bord der Patna vorherbestimmt war, kann ich nicht sagen. Aber die nächste Zukunft brachte, ungefähr um 9 Uhr am nächsten Morgen, ein französisches Kanonenboot, das sich auf der Heimfahrt von Réunion befand. Es war ein wenig von seinem Kurs abgegangen, um festzustellen, was es mit dem Dampfer für eine Bewandtnis hatte, der so gefährlich mit tief eingetauchtem Bug auf einer stillen und diesigen See dahintrieb. Menschen hockten auf der Reling, drängten sich in Massen auf der Brücke. Hunderte von Augenpaaren starrten über das Meer. Und kein Laut war zu hören, als sich das Kanonenboot längsseits des Schiffes legte. Zwei Offiziere kamen an Bord, hörten sich an, was der indische Bootsmann zu sagen hatte, versuchten mit den Arabern zu reden, wurden jedoch nicht klug aus allem. Sie waren recht bestürzt, als sie einen Weißen fanden, der tot und friedlich zusammengekauert auf der Brücke lag, wie mir Jahre später ein älterer französischer Kapitänleutnant berichtete, dem ich eines Nachmittags in Sydney in einem Café begegnete. Mais bien sûr, sie scharten sich um uns. Es stellte sich heraus, dass er einer der an Bord geschickten Offiziere war. Ein Kreis bildete sich autour de ce mort, um jenen toten Mann. Man musste sich des Dringlichsten annehmen. Diese Leute begannen sich aufzuregen. Parbleu, so ein Mob. Verstehen Sie? Ja, ja. Was das Schott anging, so hatte er seinen Kommandanten darauf hingewiesen, dass es das Sicherste sei, es gar nicht anzurühren. Sie holten unverzüglich zwei Trossen an Bord und nahmen die Patna ins Schlepp. Heck voraus, um den Druck auf das Schott im Bug zu vermindern. Glücklicherweise war die See glatt wie diese Tischplatte. Und es war nicht mehr Wind als hier, hier in diesem Raum. Sie hatten Kurs auf den nächsten englischen Hafen genommen, wo ihre Verantwortung endete. Dieu merci, denn solange es im Schlepptau lag, hatten wir zwei Bootsmänner mit Äxten an die Drossen gestellt, um uns frei zu kappen, falls es... qu'est-ce que vous voulez? Na, man tut, was man kann. Zwei Bootsmänner, 30 Stunden, toujours prêt, immer bereit. Zwei. Ich blieb an Bord dieser... Mein Gedächtnis s'en va. Patna, oui, c'est bien ça, Patna. Ich blieb 30 Stunden auf dem Schiff. Wirklich? Es war eine eitle Sache. 30 Stunden. Man gab mir etwas zu essen. Aber Wein. Tja. Nur darauf konnte ich lange warten. Nicht ein Tropfen. Wissen Sie, wenn es ans Essen geht und ich habe nicht mein Glas Wein. Nun, das ist nicht mein Fall. Verstehe. Sie lieferten ihr Schleppgut bei den Hafenbehörden ab, wie er sich ausdrückte. Er war betroffen von der Ruhe, mit der es in Empfang genommen wurde. Man hätte denken können, ihnen würde täglich solch ein komisches Fundstück gebracht. Ihr seid schon merkwürdig, ihr anderen. Ja, wir sind dann, weil wir den Befehl, so schnell wie möglich nach Toulon zu fahren, schon nach 2 Stunden wieder ausgelaufen. Sodass mir viele Dinge in dieser Episode von meinem Leben blieben unklar. Wenn Sie sich wundern, dass Jim nach mittlerweile mehr als 3 Jahren noch immer seine Aktualität für mich hatte, müssen Sie bedenken, dass ich ihn erst kürzlich wiedergesehen hatte. Ich kam direkt von Samarang, wo ich eine Fracht für Sydney an Bord genommen hatte. Jim arbeitete damals auf meine Empfehlung hin für De Jong als Hafenagent. Mein Vertreter zu Wasser, wie De Jong ihn nannte. Er machte es sehr gut. Abgesehen von gewissen ungeheuerlichen Ausbrüchen, zu denen es immer dann kam, wenn die unausrottbare Patna-Geschichte wieder einmal ruchbar wurde. Unglücklicherweise wurde es nie still um jenen Skandal der östlichen Meere. Und das ist der Grund, weshalb ich nie den Eindruck hatte, mit Jim zu einem Ende gekommen zu sein. Thank you. Jim. Hörspiel nach Joseph Conrad. Teil 3. Nachdem der französische Kapitänleutnant mich verlassen hatte, blieb ich sitzen und dachte über Jim nach. Doch nicht in Verbindung mit de Jongs kühlem und dämmerigem Laden, wo wir uns vor nicht allzu langer Zeit flüchtig die Hand geschüttelt hatten, sondern so, wie ich ihn Jahre zuvor in dem letzten Flackerschein der Kerzen gesehen hatte, allein mit mir auf der langen Veranda des Malabar. In dem Impuls, der mich dazu drängte, ihm Brierlys Fluchtplan auseinanderzusetzen, lag nichts Moralisches. Da waren die Rupien, bereit in meiner Tasche und frei zu seiner Verfügung. Und wenn eine Empfehlung an einen Mann in Rangoon gewünscht wurde, der ihm Arbeit verschaffen könnte... Ausreißen! Gar nicht dran zu denken. Ich mache Ihnen ein Angebot, für das ich Dankbarkeit weder fordere noch erhoffe. Sie werden mir das Geld bei Gelegenheit zurückzahlen und... Ungeheuer gütig von Ihnen. Die ganze erbärmliche Geschichte ist bitter genug für einen Mann von Ihrem Schlag, sollte man meinen. Das ist sie, ja. Das ist sie. Ja, und ich muss gestehen, es ist mir unmöglich einzusehen, was Sie sich Gutes davon versprechen, dass Sie den Kelch bis zum letzten Tropfen austrinken. Ich habe versucht, Ihnen zu erzählen, was es damit auf sich hat. Aber schließlich ist es mein Problem. Aber... Verzogen sich. Krankenhäuser. Keiner von denen würde es ertragen. Die ja. Aber ich muss damit fertig werden. Und ich darf mich von nichts drücken, oder? Ach, Unsinn, mein lieber Junge. Sie scheinen nicht zu verstehen. Ich mag gesprungen sein, aber ich reiße nicht aus. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Schon bessere Menschen als Sie haben es zuweilen ratsam gefunden, auszureißen. Das mag sein. Ich bin nicht gut genug. Ich kann es mir nicht leisten. Ich muss die Sache durchkämpfen. Ich kämpfe sie jetzt durch. Ich wusste nicht, dass es schon so spät ist. Wirklich, Sie müssen genug davon haben. Und offen gestanden, mir geht es ebenso. Was werden Sie tun, nachdem... Vor die Hunde gehen. Höchstwahrscheinlich. Ich schlief ein wenig, schlang mein Frühstück hinunter, unterließ nach kurzem Zögern meinen allmorgendlichen Besucher von einem Schiff und begab mich zum Gerichtsgebäude. Der Gerichtssaal war düster. Hoch oben schwangen die Pankawedel hin und her. Brierly ließ sich in seinen Sessel fallen und sah mitgenommen aus. Der Richter nahm einen langen, bläulichen Bogen in beide Hände, ließ seinen Blick darüber gleiten und begann zu lesen. Eine Zeit lang war ich mir der Stimme des Richters nur als Klang bewusst. Aber dann formte sie sich zu Worten. Das Gericht unter Hinzuziehung der Beziehung. James, Gustav, so und so, Offizier, Kapitän. Hiermit werden sämtliche Patente entzogen. Die Leute strömten hinaus. Und auch ich wandte mich dem Ausgang zu. Draußen blieb ich stehen. Und als Jim an mir vorüberkam, hielt ich ihn am Arm fest. Jim, es ist vorüber. Ja. Und niemand soll es jetzt noch wagen, für mich zu urteilen. Er entzog mir seinen Arm. Ich sah ihm lange nach, als er davonging. Es war eine lange Straße und er blieb einige Zeit in Sicht. Er ging ziemlich langsam, als hätte er Mühe gehabt, geraden Kurs zu halten. Im Moment, da ich ihn aus den Augen verlor, bildete ich mir ein, dass er ein wenig stolperte. Mann über Bord! Wie bitte? Ach, Sie sind es, Chester. Hörte schon, Marlow, dass Sie hier sind. Chester, Ein Westaustralier mit gewaltigem Brustumfang und einem kräftigen, glattrasierten, mahagonifarbenen Gesicht. Er war Perlenfischer, Abwracker, Händler, auch Walfischfänger. Alles und jedes, was ein Mann zur See sein konnte, außer Pirat. Vor kurzem hatte er irgendwo eine Guano-Insel entdeckt, aber die Zufahrt war gefährlich und der Ankerplatz nicht sicher. Praktisch eine Goldgrube, mitten im Walpole. Ankern kann man nur in 40 Faden Tiefe, aber was soll's. Orkane gibt's dort auch, aber alles voller Guano. Eine erstklassige Sache, die reinste Goldgrube. Aber keiner von diesen Dummköpfen sieht sich's an. Ich bringe keinen Käpt'n oder Schiffseigner dazu, sich in die Nähe zu wagen. Also habe ich mich entschlossen, diese verdammte Vogelscheiße selber abzukarren. Dazu benötige ich einen Dampfer und es sieht gut aus. Aber sieh, dieser Junge von der Patna. Ja? Nimmt sich das zu Herzen, was? Sehr. Wozu das Theater? Wegen einer kleinen Blamage. So ist noch aus keinem was geworden. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie sind. Sonst kann man gleich einpacken. Sehen Sie mich an. Ja, Sie sehen die Dinge, wie sie sind. Ich wünschte, mein Kompagnon würde sich blicken lassen. Kennen Sie meinen Kompagnon? Den alten Robinson? Ja, der Robinson. Der Mann, der zu seiner Zeit mehr Opium schmuggelte und mehr Robben einsackte als irgendeiner von den Typen, die heute unterwegs sind. Robinson, der heilige Schrecken. Das ist mein Mann. Er ist in die Guano-Sache eingestiegen. Kannibale. Naja, so haben sie ihn immer wieder genannt. Sie erinnern sich an die Geschichte? Ein Schiffbruch an der westlichen Küste der Stewart-Insel. Richtig. 7 von ihnen kamen an Land und es hatte den Anschein, als hätten sie sich nicht sehr gut vertragen. Ah, da ist er. Captain Robinson. Er hat eigenes Geld. Deshalb musste ich ihn bei der Sache mitmachen lassen. Musste. Es wäre sündhaft gewesen, solch einen Fund ungenützt zu lassen. Und ich selbst saß völlig auf dem Trocknen. Ah, guten Morgen, Captain Robinson. Freund von mir, Captain Marlowe. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Wie geht es Ihnen? Ein wenig taub. Haben Sie ihn 6000 Meilen weit hergeschleppt, um einen Dampfer zu kaufen? Mit dem Dampfer sind wir gemachte Leute, mein Junge. Ist es etwa meine Schuld, dass jeder Captain und Schiffseigner in dem ganzen gesegneten Australien sich wie ein gottverlassener Schwachkopf anstellt? Nicht wahr, Captain Robinson? Was sagten Sie? Gut, die Herren, ich muss dann mal... Moment mal. Ich habe eine Idee. Was ist Ihre verdammte Idee? Wenn Sie sich einbilden, ich würde mich mit Ihnen einlassen. Nein, nein, nein, mein Junge, zu spät. Wenn Sie es auch wollten... Wir haben einen Dampfer. Sie haben das Gespenst eines Dampfers. Für den Anfang gut genug. Nicht wahr, Captain Robinson? Nein, nein, nein. Ich höre, Sie kennen den jungen Burschen von der Patna. Er hat gestern Abend mit Ihnen im Malabar gefuttert, wurde mir berichtet. Ich habe eine Verabredung. Wieso? Lassen Sie sie doch warten. Genau das tue ich gerade. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was Sie wollen? Ich möchte diesen Jungen haben. Ich verstehe nicht. Ich gebe ihm eine Arbeit auf meiner Insel. Ich werde 40 Kulis dorthin schaffen. Irgendjemand muss mit der Bande arbeiten. Oh, ich werde mich nicht lumpen lassen. Holzbaracke, Wellblechdach. Ich kenne einen Mann in Hobart, der gibt mir 6 Monate Zeit für die Materialrechnung. Mein Wort drauf. Dann ist da die Wasserversorgung. Ich muss jemanden finden, der mir ein 50 ausgediente Eisentanks leiht. Regenwasser auffangen, verstehen Sie? Manchmal fällt über Walpole das ganze Jahr kein Tropfen Regen. Also schön, ich werde mir was ausdenken. Oder für Nachschub sorgen. Verdammt nochmal, darum geht's nicht. Jetzt kommen Sie, Captain Marlowe. In mir stieg blitzartig eine Vorstellung von Jim auf. Ausgedörrt auf einem schattenlosen Felsen, bis zu den Knien in Guano. Nicht meinem ärgsten Feind würde ich raten. Ich gebe ihm einen guten Lohn. Chester. Sobald die Sache in Gang kommt. Worum geht es denn? Nichts ist einfacher. Praktisch nichts zu tun. 2 6-Schuss-Revolver im Gürtel. Er wird sich doch nicht vor 40 Kulis fürchten. Ich möchte, dass Sie mir helfen, ihn herumzukriegen. Nein. Sie wollen ihm also nicht zureden? Bestimmt nicht. Überdies bin ich sicher, er würde nicht annehmen. Er ist niedergeschlagen, aber er ist nicht verrückt, soviel ich weiß. Guten Morgen, Chester. Ja, nicht Marlow. Guten Morgen, Chester. Kommen Sie. Wir müssen weiter, Captain Robinson. Diese Halunken von Parson warten schon auf uns, um den Handel perfekt zu machen. Ich wollte ihm einen Gefallen tun, dem Jungen. Welchen Gefallen denn, Chester? Besten Dank, in seinem Namen. Ja, Sie sind ja verteufelt witzig. Aber Sie sind auch nicht besser als die anderen. Bin gespannt, was Sie mit ihm anfangen. Ja, da bin ich auch gespannt, was Sie mit dem anfangen. Ich machte mich nicht sogleich auf die Suche nach Jim, denn ich hatte wirklich eine Verabredung in dem Kontor meines Schiffsagenten. Doch dort wurde ich von einem Kerl festgehalten, der mit dem Plan zu einem glänzenden Geschäft aus Madagaskar eingetroffen war. Sobald ich ihn abgeschüttelt hatte, ging ich geradewegs zum Hafen. Ich erblickte Jim, der am Geländer des Kais lehnte. Er hörte mich nicht kommen. Was? Sie. Ich blickte hinaus. Kommen Sie. Er machte keine Schwierigkeiten, mit mir ins Hotel zu gehen. Ich steuerte ihn in mein Zimmer und setzte mich sogleich hin, um Briefe zu schreiben. Dies war der einzige Ort auf der Welt, außer vielleicht im Walpole Riff, wo das lag nicht so günstig, wo er die Sache mit sich selbst ausmachen konnte, ohne vom Rest des Universums gestört zu werden. Eine Glastür führte auf den Balkon. Vor dieser Tür stand er und durchlebte seine schwere Stunde in größtmöglicher Abgeschiedenheit. Die Dämmerung brach herein. Gut. Die Zeit sollte kommen, da ich ihn umgeben von Liebe, Vertrauen und Bewunderung sah. Mit einer Legende der Stärke und Kühnheit, die sich um seinen Namen rankte. Aber er hatte das alles nicht sogleich erlangt. Es hatte eine Zeit der Prüfung unter den Schiffslieferanten gegeben, während der er gelitten hatte. Und ich sehr besorgt war um ihn. Ich weiß nicht, ob ich jetzt völlig beruhigt bin, nachdem ich ihn in all seinem Glanz gesehen habe. Das war mein letzter Eindruck von ihm. In einem hellen Licht, beherrschend und doch in völligem Einklang mit seiner Umgebung, mit dem Leben der Wälder und mit dem Leben der Menschen. Das ist vorbei. Könnte ich eine Zigarette haben? Bedienen Sie sich. Der Monsun setzt dieses Jahr recht früh ein. Mhm. Also, ich habe es ganz gut hinter mich gebracht. Ich frage mich, was nun kommt. Immerhin danke ich Ihnen. Ihr Zimmer für einen Kerl, den es gehörig gepackt hat. Ein Schlupfloch. Nicht viel besser als ein Vagabund jetzt. Ohne. Und doch. Eines Tages muss ich einem doch die Gelegenheit bieten, alles zurückzugewinnen. Vielleicht. Wenn das Leben lang genug ist, rechnen Sie nicht fest damit. Himmel, ich habe das Gefühl, als könnte mir nichts mehr etwas anhaben. Wenn diese Sache mich nicht umwerfen konnte, dann besteht keine Gefahr, dass nicht genug Zeit bliebe, sich herauszurappeln und... Möglich. Nun, ich habe es durchgestanden. Und ich habe nicht die Absicht, mir von irgendjemandem deshalb Vorwürfe machen zu lassen. Da sind Sie wieder ganz der Alte. Das ist meine Sache. Auf Wiedersehen. Es regnet und ich... Regen oder Sonnenschein? Das ist ja die reinste Sintflut. Und es ist dunkel. Ja, es ist sehr dunkel. Warten Sie. Ich kann heute Abend nicht schon wieder mit Ihnen essen. Ich habe nicht im Mindesten die Absicht, Sie zum Essen zu bitten. Ich nehme an, es ist Ihre Absicht, künftig in der gewohnten Weise zu essen und zu trinken und unter einem Dach zu schlafen. Aber was tun Sie morgen? Wohin wollen Sie gehen? Sie müssen leben. Das ist es nicht. Na, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ich Ihnen nicht helfen sollte. Sie können es doch nicht. Jedenfalls kann ich dem Teil von Ihnen helfen, den ich vor mir sehe. Mehr behaupte ich nicht. Mhm. Aber ich kann. Ich kann noch mehr tun. Ich tue mehr. Ich vertraue Ihnen. Ach, das Geld. Auf mein Wort. Sie verdienten, zum Teufel gejagt zu werden. Es handelt sich keineswegs um Geld. Sie sind so oberflächlich. Sehen Sie diesen Brief hier, den ich Ihnen mitgeben möchte. Ich schreibe darin an einen Mann, den ich noch nie um einen Gefallen gebeten habe. Und ich schreibe ihm von Ihnen in Worten, die nur der zu verwenden wagt, der von einem vertrauten Freund spricht. Ich mache mich uneingeschränkt für Sie verantwortlich. Das ist edel von Ihnen. Mir ist nie der Gedanke gekommen. Ja. Was bin ich für ein kompletter Esel gewesen? Sie sind ein Prachtskerl. Das ist genau, was ich Sie... Ich wäre ein Unmensch, wenn ich jetzt... Ja, schon gut. Ich muss jetzt gehen. Sie haben mir geholfen. Ich kann nicht mehr stillsitzen. Genau, was ich... Das ist genau, was natürlich ich... Natürlich war es genau das, was er brauchte. Es stand 10-1, dass ich ihn vor dem Verhungern gerettet hatte. Jenem besonderen Verhungern, das stets mit dem Trunk einhergeht. Sechs Monate später schrieb mir mein Freund, er war ein zynischer Junggeselle in mittlerem Alter, der im Ruf eines Sonderlings stand und eine Reismühle besaß. Unfähig in meinem Herzen mehr als resignierte Duldsamkeit für jedes Individuum meiner Spezies zu finden, habe ich mich lange im Haus allein gelebt, das sogar in diesem stickigen Das sogar in diesem so groß, stickigen Klima als zu groß für einen einzelnen Mann betrachtet werden kann. Ich lasse ihn schon seit einiger Zeit bei mir wohnen. Es scheint, dass ich dabei keinen Fehler gemacht habe. Und seitdem ich die glorreiche Idee hatte, ihm ein Zimmer im Haus zu geben und ihn bei Tisch zu haben, fühle ich mich weniger matt. Nur um mir die Tür auf. Kürzlich ließ er sich einfallen, den Raum zu durchqueren, nur um mir die Tür aufzuhalten. Und ich fühlte mich mehr eins mit der Menschheit als seit Jahren. Komisch, aber selbst wenn ich sicher wäre, natürlich vermute ich, dass es irgendeinen wunden Punkt gibt, den Sie kennen. Aber selbst wenn ich sicher wäre, dass es etwas schrecklich Verruchtes ist, ich bilde mir doch ein, dass ich verzeihen könnte. Ich war hoch erfreut. An jenem Abend im Deckstuhl unter dem Sonnensegel auf dem Pugdeck meines Schiffes, das im Hafen von Hongkong ankerte, legte ich den Grundstein zu einem Luftschloss für Jim. Ich machte eine Fahrt nach dem Norden und als ich zurückkam, fand ich einen weiteren Brief von meinem Freund. Ah, schon wieder? Aber soweit ich sehe, fehlen keine silbernen Löffel. Mir liegt nichts daran, Erkundigungen einzuholen. Er ist fort. Ließ ein förmliches Entschuldigungsschreiben auf dem Frühstückstisch zurück, welches entweder dumm oder herzlos ist. Und es ist wahrscheinlich beides gleich. Und es ist mir gleich. Erlauben Sie mir, Ihnen zu sagen, dass ich, wenn Sie noch mehr geheimnisvolle junge Leute auf Lager haben sollten, meinen Laden geschlossen halte. Ein für alle Mal. Das ist die letzte Schrulligkeit, derer ich mich schuldig gemacht habe. Ich warf den Brief hin und begann, den Haufen auf meinem Tisch durchzusehen, bis ich auf Jims Handschrift stieß. Hier. War es zu fassen? Jener kleine zweite Ingenieur, der Patna, war mehr oder weniger mittellos aufgetaucht und hatte eine vorübergehende Arbeit bei der Überprüfung der Maschinen in der Mühle erhalten. Ich konnte die Vertraulichkeit eines kleinen Biests nicht ertragen. Ich bin jetzt bei Extrem und Blake, Schiffslieferant. Nun, lauf, Bursche, um die Sache beim rechten Namen zu nennen. Als Empfehlung gab ich Ihren Namen an, den Sie natürlich kannten. Und wenn Sie ein Wort für mich einlegen würden, könnte daraus eine dauerhafte Anstellung werden. Als ich das nächste Mal dort vorbeikam, war er noch immer bei Ekström und Blake. Was haben Sie zu Ihrer Entschuldigung zu sagen? Was ich Ihnen schrieb? Mehr nicht. Ich hielt die erpresserischen Vertraulichkeiten dieses Mistkerls von Ingenieur nicht mehr aus. Hat der Kerl geschwatzt? Oh nein, das tat er nicht. Er machte daraus eine Art vertraulichen Handel zwischen uns. Jedes Mal, wenn ich in die Mühle kam, zwinkerte er mir zu, als wollte er sagen: Wir wissen, was wir wissen. Eines Tages waren wir zufällig allein. Der Kerl hatte die Unverschämtheit zu sagen: Nun, Mr. James. Wurde dort Mr. James genannt? Also wieder einmal wie ein Sohn des Hauses. Das hier ist besser als das alte Schiff, nicht wahr? Ist es nicht abscheulich? Ich sah ihn an und er setzte eine wissende Miene auf. Sie brauchen nicht nervös zu werden, sagte er. Ich weiß schon, was ein Gentleman ist und was nicht. Und ich weiß auch, wie ein Gentleman empfindet. Aber ich hoffe, dass Sie mich hier behalten. Ich hatte es auch recht schwer nach diesem verfluchten Partnerwirbel. Bei Gott, er war abscheulich. Ich weiß nicht, was ich gesagt oder getan hätte, wenn ich nicht gerade in diesem Augenblick Mr. Denvers Stimme gehört hätte, der mich vom Korridor her rief. Ich glaube, er mochte mich. Ich weiß, er mochte mich. Das macht es mir so schwer, so ein prachtvoller Mensch. Wenn ich denke, wie dieses niederträchtige kleine Biest mit mir sprach, ich hätte es nicht ertragen. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Ja. Wie ein Vater. Ich hätte es ihm sagen müssen, ich durfte es nicht so weitergehen lassen. Und? Sie sind sehr anständig zu mir. Blake ist ein kleiner Schuft, aber Ekström ist anständig. Ja, da ist das Schiff, das den ganzen Vormittag über in einer Flaute draußen gelegen hat und jetzt mit der aufkommenden Brise reinsegelt. Ich muss an Bord. Jim, Sie... Ja? Sie haben so etwas wie ein Vermögen fortgeworfen. So ein prächtiger alter Herr, wie konnte ich nur? Jim... Da kommt die Sarah W. Granger. Sie müssen versuchen, als Erster an Bord zu kommen. Sagen Sie dem Käpt'n, wir hätten Post für ihn hier. Das wird ihn herbringen. In Ordnung. Soll ein Wettrennen werden. Ich sah ihn auf dieser Fahrt nicht wieder. Aber auf meiner nächsten Tour kam ich wieder in den Laden. Mr. Ekström? Freut mich, Sie zu sehen, Captain. Dachte mir schon, Sie müssten ungefähr um diese Zeit zurück sein. Schön, Sie zu sehen, Mr. Ekström. Wo ist denn Jim? Was meinten Sie, Captain? Jim. Jimmy. Er hat uns verlassen. Was? Schauen Sie... Er hat uns in große Verlegenheit gebracht, uns übel mitgespielt. Also, das muss ich schon sagen. Wo ist er hingegangen? Wissen Sie etwas? Nein, es hätte auch keinen Sinn, danach zu fragen. Ein Mann wie der hat doch kein festes Ziel. Er verschwand, müssen Sie sehen, am Tag, da ein Dampfer mit rückkehrenden Pilgern vom Roten Meer hier vor Anker ging, weil er zwei Flügel seiner Schiffsschraube verloren hatte. 3 Wochen her jetzt. Kam nicht etwas von der Patna-Geschichte zur Sprache? Ja, richtig. Woher wissen Sie denn das? Ein paar von Ihnen sprachen hier darüber. Da waren ein Kapitän oder zwei, der Direktor von Venlos Ingenieurwerkstatt am Hafen, 2 oder 3 andere und ich. Jim war auch dabei. Der verzehrte ein Brot, trank ein Glas Bier dazu. Wenn wir zu tun haben, wissen Sie, Captain, da bleibt zum zweiten Frühstück nicht viel Zeit übrig. Und alsbald begann der Direktor von Venlo, über den ersten Ingenieur der Patna zu sprechen. Er hatte einmal einige Reparaturen für ihn ausgeführt. Und dann fuhr er fort, uns zu erzählen, was für ein Wrack die Patna gewesen und wie viel Geld aus ihr herausgeschlagen worden sei. Er kam auf ihre letzte Fahrt zu sprechen. Und dann fielen wir alle ein. Die einen sagten dies, die anderen das. Nicht viel, nichts, was nicht auch sie oder jeder andere ebenfalls hätte sagen können. Und man lachte. Captain O'Brien von der Sarah W. Granger stieß plötzlich mit dem Stock auf den Boden und brüllte: Stinktiere, worüber lacht ihr denn? Eine Schande für die Menschheit, das ist es. Ich würde mich schämen, mit einem dieser Männer im selben Zimmer gesehen zu werden. Ja, meine Herren, ich verschwinde, hier stinkt's. Alle brachen in Gelächter aus. Und dann legt dieser verflixte Jim das Brot, das er in der Hand hielt, hin. Ich gehe, sagte er. Genau das. Ja, einen Mann wie ihn bekomme ich nicht alle Tage, verstehen Sie? Segelte wie der reinste Teufel. Mehr als einmal kam ein Captain hier herein, der ganz begeistert von ihm war. Ich sage Ihnen, Captain Marlow, niemand konnte uns bei einem fremden Schiff ausstechen, wenn Jimmy draußen war. Konnte seitdem noch keinen Mann bekommen, der was taugt. Und wie sind Sie ihm denn über den Weg gelaufen, Captain? Wenn man sich die Frage erlauben darf. Er war der erste Offizier der Patna auf jener Fahrt.